Daniel, was du heute sehen wirst, darfst du niemandem erzählen. Ich erinnere mich noch genau an den Morgen, an dem mich mein Vater zum Friedhof der vergessenen Bücher mitnahm. Nicht mal deinem Freund Thomas? Niemandem? Die ersten Sommertage des Jahres 1945 rieselten dahin und wir gingen durch die Straßen eines Barcelonas, auf dem ein aschener Himmel lastete. Auch nicht, Mama? Aber natürlich, ihr darfst du alles erzählen. Kurz nach dem Bürgerkrieg hatte die aufkeimende Cholera meine Mutter dahingerafft. An meinem 4. Geburtstag beerdigten wir sie auf dem Friedhof Montjuïc. Vor ihr haben wir keine Geheimnisse. 6 Jahre später war die Abwesenheit meiner Mutter immer noch eine Sinnestäuschung. Eine schreiende Stille, die ich mit Worten noch nicht zum Verstummen gebracht hatte. So, wir sind da. Vor uns ragte ein schwarzes Portal, das mir wie die verlassenen Überreste eines Palastes oder eines Museums aus Echos und Schatten vorkam. Guten Morgen, Isaac. Das ist mein Junge Daniel. Er wird bald 11 und irgendwann übernimmt er das Geschäft. Er ist alt genug, um diesen Ort kennenzulernen. Kommt er rein. Ja. Bläuliches Halbdunkel hüllte alles ein, sodass die Konturen einer Galerie mit Fresken voller Engel und Fabelwesen nur angedeutet wurden. Wir folgten dem Aufseher durch einen prächtigen Gang und gelangten in einen riesigen Saal, wo sich eine regelrechte Kathedrale aus Dunkelheit zu einer von Lichtgaben erfüllten Kuppel öffnete. Ein Gewirr aus Gängen und von Büchern überquellenden Regalen erstreckte sich von der Basis zur Spitze und formte einen Bienenstock aus Tunneln, Treppen, Plattformen und Brücken, die eine gigantische Bibliothek von undurchschaubarer Geometrie erahnen ließen. Willkommen im Friedhof der vergessenen Bücher, Daniel. In den Gängen und Lichtungen verstreut zeichneten sich ein Dutzend Gestalten ab. Ich erkannte die Gesichter mehrerer Kollegen meines Vaters aus der Gilde der Antiquare. Was du hier siehst, Daniel, ist ein geheimer Ort, ein Mysterium. Jedes Buch hat eine Seele. Die Seele dessen, der es geschrieben hat, und die Seele derer, die es gelesen haben. Immer wenn ein Buch in andere Hände gelangt, wächst sein Geist und wird stark. Jetzt erzähle ich dir, was schon mein Vater mir erzählt hat. Jedes Mal, wenn eine Bibliothek verschwindet, wenn eine Buchhandlung ihre Türen schließt, wenn ein Buch dem Vergessen anheimfällt, dann versichern wir uns, die wir diesen Ort kennen, dass es hierher gelangt. Hier leben für immer die Bücher, an die sich niemand mehr erinnert. Die Bücher, die sich in der Zeit verloren haben und hoffen eines Tages einem neuen Leser in die Hände zu fallen. Und weißt du das Beste? Der Brauch will es, dass jemand, der diesen Ort zum ersten Mal besucht, sich ein Buch aussuchen muss. Das muss er dann adoptieren und dafür sorgen, dass es nie verschwindet, dass es immer weiterlebt. Das ist ein wichtiges Versprechen. Auf Lebenszeit. Heute bist du dran. Ich schaute meinen Vater fragend an und nickte. Fast eine halbe Stunde spazierte ich durch dieses Labyrinth, das nach altem Papier, Staub und Magie roch. Sachte fuhr ich mit der Hand über die Rücken der ausgestellten Bücher. Bald befiel mich der Gedanke, hinter dem Einband jedes einzelnen dieser Bücher tue sich ein unendliches, noch zu erforschendes Universum auf. Vielleicht war es dieser Gedanke, vielleicht Zufall oder sein stolzer Verwandter das Schicksal. Jedenfalls war mir in diesem Moment klar, dass ich das Buch bereits gewählt hatte. In weinrotes Leder gebunden stand es schüchtern am Ende des Boards und raunte seinen Titel in Goldlettern. Ich strich mit den Fingern über die Wörter. Der Schatten des Windes von Julian Carax. In Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón. Aus dem Spanischen von Peter Schwar. Musik Pierre Oser. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zilka. Zu Hause beschloss ich, die ersten Zeilen meines neuen Freundes zu lesen. Bevor ich es recht merkte, war ich rettungslos hineingestürzt. Der Roman erzählte die Geschichte eines Mannes, der auf der Suche nach seinem richtigen Vater war, den er nie kennengelernt hatte und von dem er nur dank der letzten Worte erfuhr, die seine Mutter auf dem Totenbett sprach. Es war eine Odyssee, auf der der Protagonist darum kämpfte, seine verlorene Kindheit und Jugend wiederzufinden und auf der man langsam den Schatten einer Liebe entdeckte, deren Erinnerung ihn bis ans Ende seiner Tage verfolgen sollte. Ich tauchte in eine Welt von Bildern und Gefühlen, wie ich sie nie zuvor kennengelernt hatte. Figuren, die mir so wirklich erschienen wie meine Umwelt, saugten mich in einen Tunnel von Abenteuern und Geheimnissen hinein, aus dem ich nicht mehr entrinnen mochte. Seite um Seite ließ ich mich vom Zauber der Geschichte und ihrer Welt einhüllen, bis der Morgenhauch über mein Fenster strich und meine erschöpften Augen über die letzte Seite glitten. Sempere! Mensch, der verlorene Sohn! Was verschafft uns die Ehre? Don Gustavo Barthelot war ein alter Kollege meines Vaters, der einen bibliophilen Stammtisch unterhielt. Die Ehre verschafft Ihnen mein Sohn Daniel, Don Gustavo, der soeben eine Entdeckung gemacht hat. Wenn jemand über merkwürdige Bücher Bescheid wusste, dann er. Aha! Wie alt ist denn der Grünschnabel? Fast 11. Also 10. Mach dich nicht älter, du Halunke. Das wird das Leben schon übernehmen. Ein Cognac für meinen Freund Sempere. Und zwar vom Guten. Und für den Sprössling da eine Mandelmilch. Na, was bringst du mir denn mit? Wortlos reichte ich ihm das Buch. Carax? Sehr interessant. Wo hast du das gefunden? Das ist ein Geheimnis. Barthelot runzelte die Stirn und schaute meinen Vater an. Lieber Sempere, weil Sie es sind und um der langen Freundschaft willen, die uns wie Brüder eint, sagen wir 40 Duros und damit basta. Das werden Sie mit meinem Sohn diskutieren müssen. Aha, na, was meinst du, mein Junge? 40 Duros, 200 Peseten, ist nicht schlecht für einen ersten Verkauf. Sempere, der Junge wird Karriere machen in diesem Geschäft. Ich schüttelte stumm den Kopf. Habsucht ist eine Todsünde. Ja. Also, 60 Duros. Und damit legst du ein Sparbuch an. Ich schüttelte erneut den Kopf. Barthelot warf meinem Vater einen zornigen Blick zu. Ja, also mich brauchen Sie gar nicht anzuschauen. Ich bin nur als Begleiter mitgekommen. Also, mein Kleiner, was willst du denn nun? Ich will wissen, wer Julian Carax ist. Und wo ich weitere Bücher finden kann, die er geschrieben hat. Nanu, Anu, ein Intellektueller. Sempere, womit füttern Sie das Kind? Pass auf, wir werden einen Handel schließen. Morgen ist Samstag. Du kommst morgen am Nachmittag zu mir nach Hause und bringst das Buch mit, damit ich es genau untersuchen kann. Und ich erzähle dir, was ich über Julian Carax weiß. Quid? Pro quo. Quid pro was? Ist Latein. Junge. Einverstanden. Die Wohnung der Barthelots nahm die Fläche des gesamten Gebäudes ein und beschrieb einen Kreis von Galerien, Salons und Gängen, der mir wie die verkleinerte Ausgabe des Escorial vorkam. Don Gustavo Barthelots Silhouette zeichnete sich neben den Glastüren einer Galerie ab. Daniel. Hast du das Buch mitgebracht? Ja. Sehr gut. Neben ihm erkannte ich eine Gestalt in einem weißen Mohairkleid, die mir wie ein in Nebel modellierter Engel erschien. Na, setz dich. Ich setzte mich auf den Stuhl, den Barthelot neben sich und seiner geheimnisvollen Begleiterin anbot. Ich betrachtete sie verstohlen. Nein, das nenne ich eine Stecknadel in einem Heuschober finden. Hast du gewusst, Daniel, dass das der letzte Roman ist, den Carax geschrieben hat? Nein. Weißt du, wie viele Exemplare davon noch auf dem Markt sind? Vermutlich Tausende. Keines. Außer deinem. Die übrigen wurden verbrannt. Verbrannt? Langsam wandte sich die Dame in Weiß um. Ihre Lippen deuteten ein schüchternes, zitterndes Lächeln an. Ihre Augen ertasteten das Leere. Marmorweiße Pupillen. Ich schluckte. Sie war blind. Du kennst meine Nichte Clara, nicht wahr? Leider nein. Oh, im Grunde ist Clara die Expertin für Julian Carax. Tja, also wenn es euch recht ist, ziehe ich mich in einen anderen Raum zurück, um dieses Buch zu studieren. Der Buchhändler klopfte mir auf die Schulter und zog mit dem Buch unter dem Arm ab. Ihr Onkel sagt, dass Sie Expertin für Julian Carax sind. Du fragst dich bestimmt, wie eine blinde Expertin für Bücher sein kann, ohne lesen zu können. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht in den Sinn gekommen. Dafür, dass du 11 bist, lügst du nicht schlecht. Na los, komm her. Wie bitte? Komm her und hab keine Angst. Ich werde dich schon nicht auffressen. Clara ergriff meine Hand. Instinktiv führte ich sie zu meinem Gesicht. Ihre Finger wanderten über meine Wangenknochen. Dabei lächelte sie vor sich hin. Ich wagte nicht zu atmen. Ich bin ebenfalls durch Zufall auf Julian Carax gestoßen. Das war in einem Dorf in der Provence. Mein Vater hatte meine Mutter und mich während des Bürgerkrieges nach Frankreich geschickt. Sie erzählte mir, wie sie und ihre Cousine Claudette in den Jahren des Exils einen Privatlehrer geteilt hatten. Einen versoffenen 50er, der erwähnte Literat zu sein. Monsieur Roquefort war 1927 in Paris zufällig auf den Roman eines unbekannten Autors mit Namen Julian Carax gestoßen, weil ihm der Titel »Das rote Haus« gefiel und weil die Angaben zum Autor etwas leicht Anrüchiges versprachen. Es hieß, dass Julian Carax 27 Jahre alt sei, in Barcelona geboren, jetzt in Paris lebte, auf Französisch schrieb und sich hauptberuflich als Nachtpianist in einem Animierlokal betätigte. Monsieur Roquefort las die ganze Nacht. Als er im Morgengrauen die letzte Seite umblätterte, stellte er fest, dass er Tränen in den Augen und das Herz von Neid und Schrecken vergiftet hatte. Noch am selben Tag rief er den Verlag in Paris an, um Informationen über Julian Carax zu erbitten. Tut mir leid. Senior Carax steht mit unserem Verlag nicht mehr in Kontakt. Wir verfügen über keine bekannte Adresse. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass genau 77 Exemplare verkauft worden sind. Die restlichen wurden eingestampft. Das traurige Schicksal des geheimnisvollen Autors hatte Monsieur Roquefort's Sympathien gewonnen. In den folgenden Jahren ging er von Antiquar zu Antiquar und suchte weitere Werke von Julian Carax. Nie fand er eins. Kaum jemand hatte je von ihm gehört. Zwei Gerüchte machten die Runde. Einmal, Carax sei auf dem Friedhof Père Lachaise in ein Duell verwickelt worden. Die Umstände seien unklar. Alles, was man wisse, sei, dass das Duell am frühen Morgen des Tages stattgefunden habe, an dem Carax eine gutgestellte Dame hätte heiraten sollen. Und dass der Bräutigam nie in der Kirche erschienen sei. Eine zweite Version behauptete, dass Julian Carax vom Unglück verfolgt, zurück in seiner Geburtsstadt gänzlich verelendet, gestorben sei. Später kam Monsieur Roquefort eine weitere merkwürdige Geschichte zu Ohren. Über einen Mann, der auf der Suche nach Werken von Julian Carax Buchhandlungen und Bibliotheken abklapperte und sie, wenn er welche fand, kaufte, stahl oder sich sonst wie aneignete und gleich danach verbrannte. Niemand weiß, wer er ist und warum er das tut. Wenn Sie möchten, könnte ich Ihnen vorlesen. Aus dem Schatten des Windes. Das würde mich sehr freuen, Daniel. Zu Hause verspürte ich keine Müdigkeit. Ich ging zum Balkon und lehnte mich hinaus, bis ich den dunstigen Schein sah, den die Straßenlaternen aussandten. Eine Gestalt hob sich von einem Stück Schatten ab, der reglos auf dem Straßenpflaster lag. Das schwache, rötliche Glimmen einer Zigarettenglut spiegelte sich in ihren Augen. Sie beobachtete mich schweigend, das Gesicht verborgen. Nachlässig rauchend blieb sie fast eine Minute dort stehen. Dann nickte die Gestalt einen leichten Gruß, hinter dem ich ein Lächeln erahnte, wandte sich ab und ging mit einem leichten Hinken davon. Ich spürte plötzlich kalten Schweiß auf meiner Stirn. In der Schatten des Windes hatte ich eine Szene gelesen, die der eben erlebten haargenau glich. Im Roman tritt der Protagonist jede Nacht auf den Balkon und stellt fest, dass ihn ein Fremder aus dem Schatten heraus beobachtet und dabei nachlässig raucht, um dann davon zu hinken. In meiner Szene war dieser Fremde vielleicht irgendein Nachtschwärmer oder sonst wer. In Caracs Roman hieß der Fremde Lincoubert und war der Teufel. Erstes Kapitel. In jenem Sommer regnete es Tag für Tag, und obwohl viele Dorfbewohner sagten, es sei die Strafe Gottes, da im Dorf neben der Kirche ein Casino eröffnet worden war, wusste ich, dass es meine und allein meine Schuld war, denn ich hatte Lügen. Bald besuchte ich die Bartholow-Wohnung beinahe täglich, um Clara vorzulesen, außer Dienstag und Donnerstag, wenn sie Musikunterricht hatte. Der Schatten des Windes hielt 2 Wochen vor. Dann widmeten wir uns den Klassikern der Abenteuerliteratur. Manchmal teilte mir Clara überspannte Vertraulichkeiten mit denen ich nicht fertig zu werden wusste. Eines ihrer Lieblingsthemen war ein Fremder, der sie manchmal auf der Straße ansprach. Einmal hatte er sogar ihren Hals berührt. Ich hatte ihn gebeten, mich sein Gesicht lesen zu lassen. Als ich meine Hände zu seinem Gesicht hochgehoben hatte, stieß er sie zurück. Aber da hatte ich schon etwas Ledernes berührt. Etwas Ledernes? Ja, als ob er eine Ledermaske getragen hätte. Das saugst du dir aus den Fingern, Clara! Bei allen Heiligen, es ist die Wahrheit! Daniel, es ist die reine Wahrheit! In dem Jahr, als ich meinen 16. Geburtstag feierte, bedeckte der Herbst Barcelona mit einer Schicht Laub, das wie Schlangenhaut durch die Straßen wirbelte. Ich dachte kaum noch an Clara Bartholow oder Julian Carax. In die Buchhandlung kam zunehmend Leben und mein Vater und ich hatten mehr zu tun, als wir bewältigen konnten. Ich kenne jemanden, der uns gut helfen könnte. Er ist eine Mischung aus Detektiv und Dichter und lässt sich nicht von schwierigen Missionen ins Boxhorn jagen. Auf meinen Rat hin hatte mein Vater einen Gehilfen eingestellt, der uns bei schwierigen Kundenaufträgen zur Hand ging. Fermin Romero de Torres. Teufel nochmal! Franco hat schon wieder einen Stausee eingeweiht. Er hatte eine Zeit lang unter den Arkaden der Calle Fernando gehaust und eine Menge durchlebt, um den staatlichen Sicherheitskräften aus dem Weg zu gehen. Besonders einem gewissen Inspektor Fumero, mit dem ihn anscheinend eine lange Reihe von Konflikten verband. Diese Faschisten werden uns noch alle zu einem Volk von Betschwestern und Froschlurchen machen. An Handgelenken und Knöcheln hatte er tiefe Brandmale. Und einmal hatte ich gesehen, dass sein Oberkörper von schrecklichen Narben bedeckt war. Verbrennungen. Der Mann ist gefoltert worden. Solche Verbrennungen verursacht ein Lötkolben. Wenn Fermin Romero de Torres nicht gerade einem exotischen Buch im Auftrag eines Kunden nachjagte, ordnete er die Ladenbestände neu ein, ersann neue Werbestrategien für das Viertel, brachte Ladenschild und Schaufenster auf Hochglanz oder polierte mit Lappen und Alkohol die Buchrücken. Durch Fermins Hilfe verfügte ich wieder über mehr Freizeit, die ich nach Möglichkeit mit meinem Freund Thomas verbringen wollte, den ich etwas vernachlässigt hatte. Thomas Aguilar war ein nachdenklicher, zurückhaltender Junge, der aussah wie ein Raufbold und deshalb sehr gefürchtet war. Wir hatten uns in der Jesuitenschule bei einer Keilerei kennengelernt. Ich hatte die dumme Idee, über seine Schwester zu witzeln, und bevor ich mit der Wimper zucken konnte, prasselte ein Platzregen aus Faustschlägen auf mich, die mich noch wochenlang schmerzten. 3 Wochen später entschuldigte er sich bei mir und fragte mich, ob ich sein Freund sein wollte. Thomas war ein friedfertiger Mensch, der ziemlich stark stotterte, wenn er mit Leuten sprach, die nicht seine Mutter, Schwester oder ich waren. Aber das tat er ohnehin fast nie. Thomas' Schwester Beatrice war das lebendige Abbild ihrer Mutter und der Augapfel des Vaters. Sie hatte eine Mannequin-Figur und schritt kerzengerade einher, selbstgefällig, wie die Prinzessin ihres eigenen Märchens. Sie hatte einen Freund, der als Leutnant Militärdienst leistete, einen herausgeputzten Phalangisten namens Pablo Cascos Beondia, Spross einer uralten Familie, die an der galizischen Ria zahlreiche Werften besaß. Marx ist tot! Ja, genau seit dem Jahr 1883. Halt's Maul, du Angeber, sonst kriegst du eine geschmiert, dass du in der Rioja landest. Mehr als einmal hatte ich Bea dabei ertappt, wie sie bei sich die Einfältigkeiten belächelte, die ihr Leutnantfreund zum Besten gab. Dann blickte sie auf und betrachtete mich undurchdringlich. Eine dichte Wolkendecke näherte sich vom Meer. Ich war auf dem Rückweg von einem Kinofilm, den ich mir mit Fermin angeschaut hatte, als sich mir plötzlich eine Hand aus der Finsternis entgegenstreckte. Zigarette, Daniel? Blauer Rauch stieg von seiner Zigarette auf. Ich spürte eine Kälte im Leib. Wer sind Sie? Der Fremde hinkte ein paar Schritte und trat bis an die Schwelle der Dunkelheit vor, so dass sein Gesicht verborgen blieb. Ein Freund, Daniel. Woher wissen Sie meinen Namen? Ah, ich weiß vieles über dich. Aber letztlich interessiert mich nur etwas, was du hast. Und ich bin bereit, einen guten Preis zu zahlen. Ich glaube, Sie irren sich in der Person. Ich irre mich nie in der Person. Wie viel willst du dafür? Wofür? Für den Schatten des Windes. Wie kommen Sie darauf, dass ich das Buch habe? Das steht nicht zur Debatte. Ich weiß schon lange, dass du es hast. Ich habe dieses Buch nicht. Und selbst wenn, ich würde es nicht verkaufen. 1000 Duros? Ich habe schon gesagt, es ist weder zu verkaufen, noch habe ich es. Sie haben sich geirrt. Vielleicht bist du es, der sich jetzt irrt. Sie drohen mir? Wahrscheinlich. Ich schluckte. Trotz meiner Großspurigkeit hatte ich größte Angst vor diesem Menschen. Du bist mir sympathisch, Daniel. Du hast Schneid, bist aufgeweckt. Na komm schon, 1000 Duros und wir bleiben gute Freunde. Sie und ich, wir sind keine Freunde. Doch, wir sind es. Aber du hast es nur noch nicht bemerkt. Ich nehm's dir nicht übel, wo du doch so vieles im Kopf hast. Wie deine Freundin, Clara. Schlagartig traf mich die schreckliche Gewissheit. Dieser Mann war der Fremde, der Clara inkognito auf der Straße angesprochen hatte. Er war wirklich. Sie hatte nicht gelogen. Er trat einen Schritt vorwärts, ich wich zurück. Clara hat das Buch nicht. Fangen Sie es nicht, sie anzurühren. Ich möchte das Buch und zwar im Guten, ohne dass jemand zu Schaden kommt. Habe ich mich deutlich ausgedrückt. Wozu wollen Sie denn das Buch? Sagen Sie nicht, um es zu lesen. Nein, ich kann es auswendig. Sind Sie Sammler? Sowas Ähnliches. Julian Carax ist mein Spezialgebiet. Auf der Suche nach seinen Büchern reise ich durch die Welt. Was machen Sie denn damit, wenn Sie die Bücher nicht lesen? Das Einzige, was man damit machen kann, Daniel. Er zog eine Schachtel Streichhölzer aus der Tasche und zündete eins an. Die Flamme beleuchtete sein Gesicht. Dieser Mensch hatte weder Nase, noch Lippen, noch Augenlider. Sein Gesicht war nichts als eine schwarze, vernarbte, vom Feuer verzerrte Ledermaske. Sie verbrennen. Das Herz stand mir still. Wir werden uns wiedersehen, Daniel. Nie vergesse ich ein Gesicht. Zu deinem Besten hoffe ich, dass du die richtige Entscheidung triffst. Ich erkannte das alte Holztor und die barocke Fassade, wo mich mein Vater vor 6 Jahren hingeführt hatte. Guten Abend. Isaac, was war? Sie sind Sempere Junior. Sie haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Und Sie einen ekelhaften Sinn für günstige Gelegenheiten. Wissen Sie, wie spät es ist? Schon hatte er das Buch unter meinem Jackett entdeckt. Ich holte es heraus und zeigte es ihm. Carax. In dieser Stadt dürfte es höchstens 10 Personen geben, die wissen, wer er ist. Und einer davon ist darauf erpicht, es zu verbrennen. Mir ist kein besseres Versteck eingefallen als das hier. Wenn man dieses Buch beerdigt, wird es keiner finden. Isaac stieß die Tür auf und bedeutete mir einzutreten. Folgen Sie mir bitte. Und wenn Sie sich anständig benehmen, dann erzähle ich Ihnen, was ich über Ihren Freund Julian Carax weiß. Isaac warf mir zwei dünne Decken über die Schulter und gab mir eine Tasse mit einem dampfenden Getränk, das nach heißer Schokolade mit Schnaps roch. Der erste, den ich Carax habe erwähnen hören, war Tony Capistan, der Verleger. Das war vor 20 Jahren. Eines Tages erzählte er mir, dass er für kleines Geld die spanischen Rechte der Romane eines Julian Carax in Paris erworben habe. Aber es hatte sich wohl nicht gelohnt. Die Bücher erwiesen sich als Ladenhüter. Was ist aus ihm geworden? Tja, das Alter fordert von uns allen sein Tribut. Am Abend vor Allerheiligen raffte ihn eine Embolie dahin. Mit einer dicken Havanna im Mund und einem jungen Mädchen auf dem Schoß. Sein Sohn war leider ein arroganter Dummkopf. Kurz nachdem er den Verlag übernommen hatte, besuchte ihn ein Mann und machte ihm eine großzügige Offerte. Er wollte ihm die ganzen Carax-Bestände abkaufen und bot den dreifachen Marktpreis dafür an. Um sie zu verbrennen? Ganz genau. Wer war dieser Mann? Ein gewisser Aubert oder Coubert, ich weiß nicht genau. Lain Coubert? Sagt Ihnen der Name was? So heißt eine Figur in Der Schatten des Windes. Eine fiktive Figur? Etwas theatralisch, wenn Sie mich fragen. Hatte er ein entstelltes Gesicht? Nicht die geringste Ahnung. Ich weiß es von der Sekretärin des Verlegers. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Hat der Sohn die Bücher verkauft? Er hat mehr verlangt als den angebotenen Preis, worauf Coubert sein Angebot zurückzog. Drei Tage später brannte dann das Lager des Verlags in der Nacht bis auf die Grundmauern nieder. Wurden alle Bücher von Carax vernichtet? Fast alle. Zum Glück hat Capistans Sekretärin in einer Art Eingebung ein Exemplar von jedem Titel mit nach Hause genommen. Sie hat auch die ganze Korrespondenz mit Carax geführt. Im Laufe der Zeit hatte sich wohl eine gewisse Freundschaft mit ihm ergeben. Sie heißt Nuria. Und sie ist meine Tochter. Das Schweigen und der Zweifel nagten an mir. Je mehr ich von dieser Geschichte erfuhr, umso verwirrter wurde ich. Es gibt Leute, die sagen, Carax sei 1936 nach Barcelona zurückgekehrt und sei hier gestorben. Wissen Sie, ob er noch lebt? Schwer zu sagen. Ich hoffe doch. Carax war übrigens der Name der Mutter. Sophie Carax. Der Vater hieß Fortune und hatte einen Hutladen. Soviel ich weiß, hat er sich mit seinem Sohn nicht sehr gut vertragen. Könnte es sein, dass Carax ihre Tochter aufgesucht hat? Schauen Sie, ich habe mich in Nurias Privatleben nie eingemischt. Ich weiß nur, dass Nuria einmal für Capistan nach Paris gereist ist und zwei Wochen bei Carax gewohnt hat. Sie meinen, die beiden waren ein Paar? Sie mögen billige Romane, hey? Eines Abends, nach dem Brand im Lager, ist meine Tochter hierher gekommen. Sie war sehr nervös, weil ihr jemand gefolgt war. Sie war gekommen, um die Bücher zu verbergen. Seitdem hat Nuria nie wieder etwas von Carax gehört. Das Schicksal wollte es, dass eines dieser Bücher dann in ihre Hände gefallen ist. Daniel. Glauben Sie, Ihre Tochter wäre einverstanden, sich mit mir über all das zu unterhalten? Ich denke schon, aber ich weiß nicht, ob sie Ihnen etwas sagen kann, was ich Ihnen nicht schon erzählt habe. Vor ein paar Jahren hat sie einen anständigen Burschen geheiratet. Er ist Michael Molinaire und ist Journalist. Isaac kritzelte etwas auf die Ecke einer alten Zeitung und gab mir den Ausriss. Ich bitte Sie nur um eins, falls Sie sie treffen. Sagen Sie mir, wie es ihr geht und ob sie glücklich ist. Und ob sie ihrem Vater vergeben hat. Kurz vor Morgengrauen drang ich mit einer Taschenlampe in das Labyrinth des Friedhofs der vergessenen Bücher ein. Ich schnitzte winzige Kerben in die Regale, um mich in den Wirrungen der spiralförmigen Gänge nicht zu verlieren. Letztlich schob ich den Schatten des Windes in die zweite Reihe, zwischen ein Jahrbuch mit Gerichtsurteilen der Zivilgerichte von Gerona von 1901 und eine Sammlung von Juan Valera-Romanen. Ich spürte Millionen verlassener Seiten herrenloser Welten und Seelen um mich herum, die in einem Ozean der Dunkelheit untergingen. Am nächsten Morgen hatte ich meinem Vater versprochen, eine Bestellung in der Philosophischen Fakultät bei Professor Javier Velázquez abzuliefern. Hallo Daniel. Auf dem Gang traf ich unvermutet auf Beatriz Aguilar, die Schwester von Tomás. Bea, ich habe gar nicht gewusst, dass du hier studierst. Mein Vater ist der Meinung, die Naturwissenschaften seien nichts für das schwache Geschlecht. Und Literatur macht mir Spaß. Zudem lernt man hier interessante Leute kennen. Wie geht's deinem Freund, dem Leutnant? Pablo kommt in 3 Wochen auf Urlaub. Da freust du dich bestimmt. Sehr. Tomás sagt, ihr werdet heiraten und nach El Ferrol ziehen. Sobald er mit dem Militärdienst fertig ist. Soviel ich gehört habe, ist El Ferrol eine faszinierende Stadt. Und erst die Meeresfrüchte, die sollen ganz fabelhaft sein. Besonders die Seespinnen. Ich spürte den Schweinehund in meiner Stimme. Einer unverschämten Stimme, von der ich nicht wusste, woher sie kam. Du hast immer noch nicht die Lust verloren, mich zu beleidigen, nicht wahr, Daniel? Nur zu. Mach deinem Herzen Luft. Es ist meine Schuld, weil ich dachte, wir könnten vielleicht Freunde sein. Tut mir leid, dass du meinetwegen Zeit verloren hast. Sie machte Kehrt und schritt den Gang davon. Ich sah, wie sie sich über die schwarz-weißen Fliesen entfernte. Und verfluchte mich. Warte, Bea, verzeih mir es. Es ist nicht deine Schuld, sondern meine. Wenn ich dich beleidigt habe, dann nur aus Neid auf diesen Idioten, der dein Freund ist. Und aus Wut über den Gedanken, dass jemand wie du nach El Ferrol oder in den Kongo geht, um ihm Daniel. Zu folgen. Du irrst dich. Wir könnten wirklich Freunde sein, wenn du es mich versuchen lässt. Gib mir noch eine Chance. Eigentlich bin ich dir nicht unsympathisch, sagt Tomás. Er schätzt dich sehr, das weißt du. Bea? Wann hast du am Freitag aus? Um 5. Also werde ich 5 im Kreuzgang auf dich warten und bevor es dunkel wird, werde ich dir beweisen, dass es in Barcelona etwas gibt, was du nicht kennst und dass du nicht mit dem Schwachkopf gehen kannst. Und außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass du ihn liebst, denn wenn du es tust, wird dich Barcelona verfolgen und du wirst vor Gram sterben. Du scheinst ja sehr selbstsicher. Adios, Daniel. Das Auftauchen des gesichtslosen Fremden hatte schlagartig mein Interesse für Julián Carax belebt. Ich beschloss, mich auf die Suche nach den Überresten seiner Geschichte zu machen und ging zum Geschäft seines Vaters. Der Hutladen Fortune oder das, was davon übrig war, moderte im Erdgeschoss eines schmalen, heruntergekommenen, rußgeschwärzten Hauses in der Ronda San Antonio vor sich hin. Hier also hatte Julián Carax seine Kindheit und Jugend verbracht. Die Tür war mit einem Vorhängeschloss gesichert, das mindestens 10 Jahre da zu hängen schien. Wenn Sie wegen der Vermietung kommen, dann kommen Sie zu spät. Der Liegenschaftsverwalter ist schon gegangen. Ist der Laden schon lange geschlossen? Ja, seit der Alte gestorben ist, also wenigstens 12 Jahre. Haben Sie Signore Fortun gekannt? Ja, ich wohne seit 48 Jahren in diesem Haus, junger Mann. Dann kannten Sie auch seinen Sohn. Julián. Und ob. Aber wer möchte das wissen? Verzeihen Sie, mein Name ist Daniel Semper. Ah. Ich versuche etwas über Julián Carax herauszufinden. Karax. So hieß doch die Frau vom Hutmacher mit ihrem Mädchennamen. Sie meinen den Sohn? Ja, ja, stimmt. Ah, das ist schon lange her. 1918 oder 19 ist Julian nach Paris gegangen. Kurz darauf ging auch seine Mutter weg. Senor Fortun ist allein zurückgeblieben. Es wundert mich nicht, dass den am Ende die Frau verlassen hat. Er war ein gemeiner Kerl. Ich verstehe ja, dass ein Mann manchmal seine Frau schlagen muss, aber der hat sie für jede Kleinigkeit fertig gemacht. Wissen Sie, wo seine Frau hingegangen ist? Nach Südamerika? Ich glaube, Bogota. Das war das einzig Richtige. So weit weg wie möglich. Können Sie sich an Freunde von Julian erinnern? Oder an bestimmte Leute, die herkamen? Naja, er hatte sich mit einem Schulkameraden angefreundet. Einem Jungen aus sehr guter Familie, den Aldayas. Jorge Aldaya. Jetzt redet niemand mehr von denen. Aber damals war es, als hätte man königliche Familie gesagt. Viel Geld. Und was für ein Auto. So eins hatte nicht einmal Franco. Mit Fahrer. Ja, und dann erinnere ich mich noch an einen anderen Jungen, der Miquel hieß. Auch aus der gleichen Schule. Fragen Sie mich aber bitte nicht, wie der weiter hieß oder was der für ein Gesicht hatte. Also mehr kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Wissen Sie, welche Schule das war? Ja, die San Gabriel-Schule. Die zweite Anlaufstelle, von der ich mir mehr Informationen erhoffte, war die ehemalige Sekretärin von Julians Verlag, die Tochter von Isaac. Auf dem Blechbriefkasten stand, auf einem verblichenen Kartontäfelchen zu lesen, Miquel Moliner, Nuria Monfort. Senora Monfort? Sie schaute mich an, als erwache sie ganz allmählich aus einer Art Trance. Mein Name ist Daniel Semperde. Ihr Vater hat mir vor einiger Zeit Ihre Adresse gegeben und mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht etwas über Julian Karax erzählen. Nuria starrte mich reglos an. Es ist besser, Sie kommen herein. Nuria Monfort lebte im Schatten. Ein schmaler Gang führte in ein Esszimmer, das zugleich Küche, Bibliothek und Büro war. Die Wohnung lag im Halbdunkel. Es roch nach Tabak, Kälte und Entbehrung. Ihr Mann ist auf Reisen? Miquel ist im Gefängnis. Entschuldigen Sie, ich wusste nicht. Sie haben es ja auch nicht wissen können. Mein Mann ist kein Verbrecher. Das letzte Mal haben Sie ihn mitgenommen, weil er für die Metallgewerkschaft Flugblätter gedruckt hat. Die Nachbarn glauben, er sei in Amerika. Seien Sie unbesorgt, von mir erfahren die nichts. Sie gleichen ein wenig Julian. Wie Sie schauen und sich bewegen. Er hat es genauso gemacht. Ihr Vater hat erzählt, Sie beide seien gute Freunde gewesen. Mein Vater hat Ihnen bestimmt gesagt, wir hätten eine Affäre gehabt, als ich Julian in Paris besucht habe, nicht wahr? Aber das stimmt nicht. Im Grunde habe ich ihn nie ganz kennengelernt. Ich hatte das Gefühl, dass er in der Vergangenheit lebt, eingeschlossen in seinen Erinnerungen. Warum ist er eigentlich nach Paris gegangen? Sein Vater war ein frommer, sehr strenger Mann. Julian konnte ihn nicht ausstehen und nannte ihn nur den Hutmacher. Tatsächlich ging er nach Paris, damit dieser Mann ihn nicht in die Armee stecken konnte. Dieser Mann war immerhin sein Vater. Selbst wenn es so gewesen wäre, er hat sich nie so benommen. Julians Mutter Sophie war Französin, Klavierlehrerin. Sie hatte vor der Heirat ein Abenteuer mit einem Unbekannten gehabt, dessen Namen sie nie preisgegeben hat. Dieser Mann war Julians richtiger Vater. Unglaublich, das klingt wie der Beginn von der Schatten des Windes. Was ist aus Karax geworden? Es hieß, er habe in Paris heiraten wollen und sei dann in ein Duell verwickelt worden. Ich weiß nicht, was man davon glauben kann. Die angebliche Verlobte war wohl 20 Jahre älter, eine vermögende alte Witwe, die ihm ihr Erbe überlassen wollte. Die Ärzte gaben ihr nur noch ein halbes Jahr. Das Gerücht über das vermeintliche Duell stammt wohl eher aus irgendeiner Groschenromanfantasie. Und warum ist Karax dann wieder nach Barcelona zurückgekehrt? Tja, alles, was ich weiß, ist, dass im Sommer 1936 jemand vom Leichenschauhaus beim Verlag angerufen hat und gesagt hat, dass Julian Karax vor 3 Tagen eingeliefert worden sei. Man hat ihn tot mit einer Kugel in der Brust in einer Gasse des Raval gefunden. Er hatte das Buch Der Schatten des Windes bei sich und seinen Pass, aus dem hervorging, dass er 10 Tage zuvor die spanische Grenze passiert hatte. Sie hatten ihn schon in einem Massengrab beigesetzt. Ich habe ihm noch nicht einmal Blumen bringen können, weil niemand weiß, wo er liegt. Haben Sie noch versucht, irgendetwas über ihn herauszufinden? Es war Krieg. Und Julian ist nicht als einziger verschwunden. Meine Nachfragen verliefen alle im Sand. Und als ich mich beschwerte, bekam ich Besuch eines jungen Inspektors. Ein böser, arroganter Mensch, der mir sagte, ich solle besser aufhören, Fragen zu stellen und mich um eine positive Einstellung bemühen. Das Land befinde sich im Bürgerkrieg. Er hieß Javier Fumero. Das ist alles, was ich weiß. Was ist mit dem Mann, der sich als Lancoubert ausgibt und alle Werke von Carax verbrennen will? Ich habe eine Vermutung, bin mir aber nicht sicher. Im Frühjahr 36 rief jemand im Verlag an und verlangte Julians Adresse in Paris. Er sagte, er sei ein alter Freund von ihm und wolle ihn überraschen. Hat er gesagt, wer er war? Ein gewisser Jorge Aldaya. Julian hat ihn einmal erwähnt. Offenbar waren sie zusammen auf die San Gabriel-Schule gegangen und waren wohl gute Freunde. Haben Sie ihm die Adresse gegeben? Nein, er kam mir verdächtig vor. Aber warum sollte jemand alle Bücher von Julian Carax verbrennen wollen? Was glauben Sie? Julian hat in seinen Büchern gelebt. Die Leiche, die in der Totenhalle landete, war nur ein Teil von ihm. Seine Seele ist in seinen Geschichten. Wenn ihn also jemand ausmerzen wollte, dann müsste er diese Geschichten vernichten. Nicht wahr? Sie erinnern mich an Julian, bevor er den Glauben verlor. Den Glauben woran? An alles. Ich dachte, du würdest nicht kommen. Ich bin gekommen, weil ich dir beweisen will, dass du dich geirrt hast. Dass es keine Rolle spielt, was du mir heute zeigen wirst. Weil ich nämlich Pablo heiraten und mit ihm nach El Ferrol gehen werde. Mir wurde klar, dass ich seit unserem letzten Treffen auf Wolken geschwebt hatte und dass mir nun die Welt entglitt. Ich dachte, du wärst gekommen, weil du mich sehen wolltest. Sie schwieg und ich fühlte mich stark genug, jede Verrücktheit zu sagen und sei es zum letzten Mal. Liebst du ihn oder liebst du ihn nicht? Das geht dich nichts an. Stimmt, das geht nur dich etwas an. Was interessiert es dich denn? Das geht dich nichts an. Ich möchte es einfach von dir hören. Was? Dass du ihn liebst. Und dass du ihn nicht einfach heiratest, um von zu Hause wegzukommen. Oder um weit weg von Barcelona und deiner Familie zu sein, wo sie dir nichts anhaben können. Dass du gehst, nicht fliehst. Sag mir, dass ich mich irre und ich werde gehen. Liebst du ihn? Ich weiß es nicht, Daniel. Ich weiß es nicht. Wir schauten uns lange schweigend an. Irgendjemand hat mal gesagt, in dem Moment, wenn man sich damit aufhält, darüber nachzudenken, ob man jemand liebt, hat man schon für immer aufgehört, ihn zu lieben. Wer hat das gesagt? Ein gewisser Julian Carax. Ein Freund von dir? So ähnlich. Den wirst du mir vorstellen müssen. Heute Abend, wenn du willst. Wir verließen den Kreuzgang und gingen in ein Café am Poliorama-Theater. Ich begann meine Erzählung mit dem weit zurückliegenden Tag, als mich mein Vater zum ersten Mal zum Friedhof der vergessenen Bücher mitnahm und hielt nicht inne, bis ich zu der Dämmerwelt kam, die ich an diesem Morgen bei Nuria Montfort erahnt hatte. Ich erzählte ihr von dem Mann mit dem Ledergesicht, von dem Besuch beim alten Hutladen und von Nuria. Bea hatte mir schweigend und mit einer Aufmerksamkeit zugehört, die weder Urteil noch Mutmaßung erkennen ließ. Ich erzählte ihr, dass ich bis dahin nicht begriffen hatte, dass das eine Geschichte von einsamen Menschen, von Abwesenheit und Verlust war und dass ich mich deshalb hineingeflüchtet hatte, bis sie mit meinem eigenen Leben verschmolz, als entwischte ich aus den Seiten eines Romans. Sag jetzt nichts mehr, Daniel. Bring mich dahin. Es war bereits dunkle Nacht als wir vor dem Portal des Friedhofs der vergessenen Bücher standen. Das Bücherlabyrinth war in geisterhaften Inseln zu erahnen. Wir traten in die Tunnel und Galerien, die unter unseren Schritten knarrten. Die Markierungen von meinem letzten Besuch waren noch da. Mehrmals mussten wir ein Stück zurückgehen, bis wir das letzte Zeichen wiederfanden. Schließlich konnte ich im Gewirr der Korridore den richtigen Weg wiederfinden. Neben dem letzten Regal kniete ich nieder und suchte mein Buch, versteckt hinter einer Reihe von Bänden. Ich ergriff es und gab es Bea. Darf ich dir vorstellen? Julian Carax. Der Schatten des Windes. Kann ich es mitnehmen? Jedes außer diesem. Da küsste ich sie, ohne nachzudenken, leicht auf die Lippen. Den nächsten Tag verbrachte ich wie in Trance hinter dem Ladentisch, in der Hoffnung, Bea komme unversehens zur Tür hinein. Jetzt beruhigen Sie sich doch. Sie kriegen sonst Nierensteine. Ach, Fermin, wenn Sie wüssten. Mit dem Liebeswerden ist es wie mit dem Tango. Absurd und nichts als Fioritur. Sie müssen die Initiative ergreifen. Ich? Aber... Bea hat doch durchblicken lassen, dass sie sich melden wird. Passen Sie auf, Daniel. Die Frauen sind im Allgemeinen intelligenter als wir oder wenigstens ehrlicher mit sich selbst in Bezug auf das, was sie wollen oder nicht. Etwas anderes ist es, ob sie es einem mitteilen. Sie haben es mit einem Rätsel der Natur zu tun. Das Weib, Babel und Labyrinth. Der Nachmittag im Laden verlief gemächlich. Es erschienen kaum Kunden. Angesichts dessen empfahl ich Fermin, den Rest des Tages freizumachen. Zu Befehl, Senor Sempere. Bin schon unterwegs. Ich verabschiedete ihn mit einem militärischen Gruß und sah ihn würdevoll davonschreiten. Keine 5 Minuten später trat ein Mann mit grauem Mantel und Filzhut in den Laden. Der Besucher bot mir sein schmieriges Lächeln, während er aufs Gratewohl ein Band von einem Stoß nahm und ihn durchblätterte. Eine Menge Buchstaben, was? Das ist ein Buch und die haben immer ziemlich viele Buchstaben. Kann ich Ihnen behilflich sein, mein Herr? Lesen ist für Leute, die viel Zeit haben. Im Leben gilt es aber hart zu schuften. Finden Sie nicht auch? Das ist eine Meinung. Suchen Sie etwas Bestimmtes. Das ist eine Tatsache. Genau das ist das Problem in diesem Land. Es gibt so viele Herumtreiber. Der Mann sah düster und aufbrausend aus, wie ein Fluch im Sonntagsanzug. Alles an ihm strahlte Verachtung aus. Wenn Sie mir sagen wollen, womit ich Ihnen dienen kann... Ich bin es, der gekommen ist, um Ihnen einen Dienst zu erweisen. Sind Sie der Inhaber dieses Ladens? Nein, der Inhaber ist mein Vater. Aha. Was ist denn der Grund für Ihren Besuch, wenn Sie nicht an einem Buch interessiert sind? Es ist ein Höflichkeitsbesuch. Mir ist nämlich zu Ohren gekommen, dass Sie beide mit anrüchigen Leuten Umgang pflegen. Mit Invertierten und Bösewichten. Wie bitte? Ich rede von Schwulen und Gaunern. Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht. Außerdem habe ich auch nicht das geringste Interesse, Ihnen weiter zuzuhören. Er zog einen schmuddeligen polizeilichen Dienstausweis hervor und legte ihn auf den Ladentisch. Neben dem Gesicht des Mannes las ich die Worte Chefinspektor Francisco Javier Fumero Almoniz. Junger Mann, mir gegenüber haben Sie Respekt zu zeigen, sonst stauche ich Sie und Ihren Vater zusammen, dass Ihnen die Haare ausfallen, weil Sie bolschewistischen Schund verkaufen. Ist das klar? Ich wollte eine Antwort geben. Aber die Worte waren mir auf den Lippen eingefroren. Mir machen einige Berichte Sorgen, wonach Sie einen gemeinen Dieb beschäftigen. Einen Schurken der übelsten Art. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Inspektor. Ach, weiß Gott, welchen Namen er sich jetzt zurechtgelegt hat. Manchmal nennt er sich nach Botschaftern, Varieté-Künstlern oder Stierkämpfern. Sie wissen schon, wen ich meine. Nein, tut mir leid, weiß ich nicht. Erzählen Sie mir keinen Scheiß. Wenn ich will, gebe ich Ihnen eins in die Fresse und mache den Laden dicht, kapiert? Aber heute bin ich gut gestimmt, also lasse ich Sie mit dieser Warnung allein. Für mich müssen die Dinge klar sein. Entweder Sie sind auf meiner Seite oder gegen mich. Wie verbleiben wir also? Sehr gut, Sempere. Wie Sie wollen. Das Leben ist nicht wie in den Romanen, wissen Sie. Im Leben muss man Partei ergreifen. Es ist klar, welche Sie ergriffen haben. Die Partei von denen, die verlieren, weil sie Esel sind. Würden Sie bitte gehen? Wir sehen uns wieder. Ich werde Sie im Auge behalten. Der Nachhall seiner Worte vergiftete mir den Nachmittag. Ich fragte mich, ob ich meinem Vater oder Fermin von diesem Besuch erzählen musste. Aber wahrscheinlich war es genau die Absicht Fumeros gewesen, Zweifel, Angst und Unsicherheit unter uns zu säen. Ich beschloss, dieses Spiel nicht mitzuspielen. Auf dem Weg in den hinteren Raum sah ich auf einem Bücherstoß ein merkwürdiges Papier liegen. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass es sich um ein Foto handelte. Ich hatte es noch nie gesehen und hatte keine Ahnung, wie es dorthin gelangt war. Die Ränder waren verbrannt und aschebeschmutzt. Das Bild zeigte ein sehr junges Paar, das in die Kamera lächelte. Er sah nicht älter aus als 17 oder 18, hatte helles Haar und feine Züge. Sie mochte etwas jünger sein, hatte ein blasses, ziseliertes, von schwarzem Kurzhaar eingefasstes Gesicht. Er hatte den Arm um ihre Taille gelegt und schien ihr etwas spöttisch zuzuraunen. Das Bild strahlte eine Wärme aus, die mir ein Lächeln entlockte, als hätte ich in diesen beiden Unbekannten alte Freunde erkannt. Hinter ihnen war das Schaufenster eines Ladens zu erkennen, mit den geisterhaften Lettern Antonio Fortun und Söhne. Als ich das Foto umdrehte, las ich die folgenden Worte, die von einer weiblichen Hand geschrieben worden waren. Liebe Julian, ich schreibe dir heimlich, weil Jorge geschworen hat, dich umzubringen, wenn er dich noch einmal sieht. Man lässt mich nicht mehr aus dem Haus. Daher weiß ich nicht, ob dich meine Worte erreichen. Es gibt so vieles, was ich dir nicht erzählen kann, Julian. Dinge, die wir nie gewusst haben und die du besser nie erfährst. Ich wünsche mir nichts sehnlicher auf der Welt, als dass du glücklich bist. Und dass du, auch wenn du mich mit der Zeit vergisst, eines Tages verstehen kannst, wie sehr ich dich geliebt habe. Auf immer, deine Penelope. Also, das Ganze beginnt mit der arglosen Freundschaft zwischen zwei Jungen, Julian Carax und Jorge Aldaya. Ich hatte mich entschieden, Fermin Romero de Torres, die ganze Geschichte von Julian Carax zu erzählen. Aber irgendwann gibt es einen Streit, der diese Freundschaft auseinanderbrechen lässt. Dieser Streit hat einen Namen. Penelope. Aha. Das Foto beweist, dass die junge Frau zu diesem Zeitpunkt bei sich zu Hause eingeschlossen ist und dass die Freundschaft zwischen Jorge Aldaya und Carax aus ist. Man muss kein Sherlock Holmes sein, um daraus zu schließen, dass der Streit eine direkte Folge der Beziehung zwischen Penelope und Carax ist. Der Schlüssel liegt also in der San Gabriel-Schule. Ja, Sie haben völlig recht. Ich schlage vor, wir schauen dort mal so ganz zufällig vorbei. Im Umgang mit Geistlichen bin ich sehr gewandt. Ich garantiere Ihnen, die werden singen wie der Knabenchor von Montserrat. Pater Fernando Ramos musterte uns argwöhnisch, als wir ihn darum baten, etwas über den ehemaligen Schüler Julian Carax zu erfahren. Wissen Sie, dass Sie Julian gleichen, als er jung war? Ihr Scharfsinn hat uns erbarmungslos demaskiert. Sie werden es mindestens zum Kardinal oder Papst bringen. Wovon reden Sie? Pater, wir haben felsenfeste Gründe zur Annahme, dass unser Freund Daniel hier nichts anderes ist als ein heimlicher Sohn des verblichenen Julian Carax. Daher unser Interesse, seine Vergangenheit zu rekonstruieren und Erinnerung wieder zu erlangen. Trifft das zu? Werden Sie mir helfen, Pater? Ja, nun gut. Ich sehe nichts Böses dabei, denke ich. Was wollen Sie wissen? Ach, alles. Julian Carax ist 1914 in die San Gabriel-Schule eingetreten. Ich war in seiner Klasse und habe mich gleich zu ihm hingezogen gefühlt. Wir beide gehörten zu der kleinen Gruppe von Schülern aus nicht vermögenden Familien. Man hat uns die Hungerleider genannt. Julian war dank der Fürsprache von Senor Aldaya aufgenommen worden, der Kunde im Hutladen Fortun war, welcher Julians Vater gehörte. Dieser Junge wird das Wein bringen, Fortun. Ich will ihn meinem Jorge vorstellen. Sag mal, Junge, bist du schon mal in einem Mercedes gefahren? Don Ricardo Aldaya war damals einer der reichsten Männer Spaniens. Kopf eines Textilimperiums mit guten Kontakten zu Ministerien, Bistum und Zollbehörden. Er verachtete Arschkrieche, Angsthasen und alle, die irgendeine körperliche, geistige oder moralische Schwäche zeigten. Jorge, komm her. Du sollst einen prima Jungen kennenlernen, der dein neuer Klassenkamerad wird. Julian Fortun. Ich heiße Julian Carax. Ah, Julian Carax. Das gefällt mir. Komm, ich zeig dir das Haus. Er zeigte ihm den Haupteingang, die Bibliothek und den Park. Als sie Richtung Saal gingen, erkannte Julian am Fuß der Marmortreppe den Hauch einer Gestalt. Das Mädchen musste 13 oder 14 sein und wurde von einer Kinderfrau begleitet. Eine Sekunde lang trafen sich ihre Blicke und sie lächelte kurz. Das ist meine Schwester Penelope. Sie ist ein wenig überspannt, den ganzen Tag liest sie. Na los, komm, ich zeig dir die Kapelle im Keller. Julians bester Freund war damals nicht Jorge Aldaya, sondern ein verrückter Schüler, der den Rektor zur Weißglut brachte, weil er immer während der Messe Marx auf Deutsch rezitierte. Meine Freunde, zu denen ich nur Fernando Ramos und Nietzsche zähle, nennen mich Miquel. Miquel Moliner. Trotz seines bohemienhaften Äußeren war Miquel Sohn eines durch Waffenfabrikation astronomisch reich gewordenen Industriellen. An dem Tag, an dem ich sterbe, wird alles, was mein ist, dein sein, Julian. Nur nicht die Träume. Außer mit Fernando, Miquel und Jorge machte Julian bald die Bekanntschaft eines schüchternen, etwas widerborstigen Jungen namens Javier, des einzigen Sohns des Hausmeister-Ehepaars. Die anderen sahen in ihm mehr oder weniger einen unerwünschten Lakaien. Und so strich er immer allein durchs Schulgebäude, ohne mit jemandem Kontakt zu knüpfen. Zu seinem Unglück hatte ihn seine Mutter in einen lächerlichen Matrosenanzug gesteckt, der ihm zudem noch viel zu klein war. Meine Freunde und ich wollen einige Partien Schach spielen. Möchtest du mitmachen? Von da an gesellte sich Javier manchmal zu ihnen. Julian musste die anderen überzeugen, ihn zu akzeptieren. Miquel, der ihm Schach beibrachte, beobachtete ihn unablässig. Javier wird nie Freunde haben. Er hat die Seele einer Spinne. Ich frage mich, wovon er träumt. Miquel konnte nicht ahnen, dass Javiers Träume denen seines Freundes Julian sehr ähnlich waren. Als eines Nachmittags Don Ricardo Aldayas Mercedes vorfuhr, erblickte er eine Erscheinung. Einen in echte Seide gehüllten Engel aus Licht. Penelope stieg aus dem Mercedes und ging langsam in das Haus. Wie angewurzelt blieb er stehen und starrte atemlos der Erscheinung nach. Kurz darauf schaute Penelope zu ihm. Die Schönheit des Gesichts war ihm schmerzhaft, unerträglich. Auf den Lippen glaubte er, ein Lächeln zu erkennen. Erschrocken lief er davon und versteckte sich. Javier kam Stunden später als üblich nach Hause. Wo hast du gesteckt, Lausebengel? Entschuldigen Sie, Mutter. Ich habe mich verirrt. Du bist irr seit dem Tag deiner Geburt. Jahre später, immer wenn er seinen Revolver einem Gefangenen in den Mund steckte, um ihn zu liquidieren, sollte sich Chefinspektor Francisco Javier Fumero an den Tag erinnern, als er den Schädel seiner Mutter neben einem Ausflugslokal in Las Planas zerplatzen sah und dabei nur Widerwillen vor toten Dingen empfand. Die Gardisten hielten das Geschehen für einen tragischen Unfall. Darf ich diese alte Flinte behalten? Wenn ich groß bin, will ich Soldat werden. Ist Ihnen nicht gut, Signor Romero de Torres? Das Auftauchen Fumeros in Pater Fernandos Bericht hatte mich erstarren lassen. Die Wirkung auf Fermin war noch verheerender. Ein Blutdruckabfall ist gleich vorüber. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen? Vielleicht ein Schokoladenplätzchen, wenn es Hochwürden nichts ausmacht, von wegen der Glukose. Alles, was ich habe, ist ein Eukalyptusbonbon. Hilft Ihnen das? Gelobt sei Jesus Christus. Sind Sie sicher, dass dieser junge Javier Fumero hieß? Ja, vollkommen. Kennen Sie ihn? Nein. Wäre ja möglich. Mittlerweile ist Javier Chefinspektor bei der Polizei von Barcelona. Pater, vor Jahren bin ich auf ein Buch von Julian Carax gestoßen. Welches? Der Schatten des Windes. Kennen Sie es? Ich habe alle seine Bücher gelesen. Haben Sie sie noch? Nein. Jemand ist in mein Zimmer eingedrungen und hat sie verbrannt. Haben Sie einen Verdacht? Natürlich. Fumero. Fumero? Warum sollte er die Bücher verbrennen wollen? Wer denn sonst? Im letzten Jahr, das wir zusammen auf der Schule verbrachten, hat Javier versucht, Julian mit der Flinte seines Vaters zu erschießen. Warum wollte er ihn umbringen? Julian war doch sein einziger Freund. Javier war verrückt nach Penelope Aldaya. Niemand wusste das. Er hat das Geheimnis jahrelang für sich behalten. Ich glaube, er hat eines Tages gesehen, wie Julian Penelope küsste. Neben dem Eingang kann man immer noch das Einschussloch sehen. Miquel, der Fumero nie getraut hatte, hat sich im letzten Moment auf ihn gestürzt. Was ist dann mit Fumero geschehen? Er und seine Familie erhielten Hausverbot. Ich glaube, Javier wurde in ein Internat gesteckt. Später hörten wir dann von dem angeblichen Unfall mit seiner Mutter. Miquel hatte recht gehabt. Francisco Javier Fumero ist ein Mörder. Es wird immer klarer, dass Penelope Aldaya der Mittelpunkt dieser Geschichte ist. Und gerade von ihr wissen wir am wenigsten. Ich fürchte, da kann ich Ihnen auch nicht behilflich sein. Die einzige Person, die etwas wissen könnte, ist Jacinta Coronado, die ehemalige Kinderfrau von Penelope. Ich besuche sie manchmal im Santa Lucia-Altenheim. Gott möge es Ihnen vergelten, Hochwürden. Es hat mir leid getan, als ich erfuhr, dass Julian gestorben war. Trotz allem, was später passiert ist, waren wir gute Freunde. Miquel, Jorge, Julian und ich. Sogar Fumero. Ich habe immer gedacht, wir wären unzertrennlich. Aber das Leben scheint etwas zu wissen, was wir nicht wissen. Hoffentlich finden Sie, was Sie suchen, Daniel. Auf dem Rückweg lief Fermin eiligst in seine Pension, um sich für sein Rendezvous mit seiner Bernarda herauszuputzen. Als ich in die Calle Santa Ana einbog, blieb mir das Herz stehen. Im grauen Kostüm, neuen Schuhen und Seidenstrümpfen wartete das Schicksal vor der Buchhandlung auf mich und betrachtete sein Spiegelbild im Schaufenster. Mein Vater glaubt, ich bin in der 12-Uhr-Messe. Die Kirche Santa Ana ist doch nur 20 Meter entfernt. Bea und ich unterhielten uns wie zwei Unbekannte, die zufällig vor einem Schaufenster stehen geblieben waren. Da gibt es nichts zu witzeln. Mein Vater wird später von mir verlangen, dass ich ihm die Predigt ausführlich zusammenfasse. Lach nicht, es ist ihm ernst damit. Ich freue mich einfach, dich zu sehen, Bea. Ich mich auch. Du sagst das, als wäre es eine Krankheit. Es ist schlimmer als das, Daniel. Ich dachte, ich würde wieder zur Vernunft kommen. Ich bin schließlich mit einem Leutnant verlobt. Man darf uns nicht zusammen sehen. Was ist denn dabei, wenn du den besten Freund deines Bruders zufällig auf der Straße triffst? Wenn man uns zweimal sieht, erregen wir Verdacht. Warum bist du zu mir gekommen? Ich bin nicht zu dir gekommen, sondern zur Messe gegangen. Erinnerst du dich? Du machst mir Angst. Du lügst ja noch besser als ich. Du bist nicht der Einzige, der die Geheimnisse von Barcelona kennt. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich erwarte dich heute Nachmittag um 4 an dieser Adresse. Niemand darf davon wissen. Wenn du nicht kommst, werde ich es verstehen. Ich werde verstehen, dass du mich nicht mehr sehen willst. Ich klappte das Kärtchen auf und las in blauer Schrift die Adresse: Avenida del Tibidao 32. Ein Wohnsitz im neugotischen Stil, der von einem Park umgeben war, lag auf der anderen Seite der Avenida. Ein schmiedeeisernes Portal voller Efeu und Laub bewachte ihn. Schwarze Eisenstangen auf dem Gitter bildeten die Nummer 32. Auf einem kleinen verrosteten Messingschild stand in geschwungenen Buchstaben, kaum erkennbar, der Name Aldaya. Ich schlüpfte durch das Türchen auf das Grundstück. Auf der einen Seite schlängelte sich ein Weg zur Villa hinauf. Zwischen dem Unkraut erahnte man die Sockel roh entthronter Statuen. Als ich mich dem Haus näherte, sah ich, dass eine von ihnen, ein Engel der Läuterung, in einem Bassin lag. Geisterhaft glitzerte seine schwarze Gestalt unter der Wasseroberfläche. Die Hand des Feuerengels ragte aus dem Wasser. Ein anklagender Fingerspitz wie ein Bajonett wies auf den Haupteingang. Die gearbeitete Eichentür war angelehnt. Ich wagte mich ein paar Schritte in eine höhlenartige Vorhalle hinein. Die Wände schienen unter der Berührung einer Kerze zu schwanken. Ich dachte schon, du würdest gar nicht mehr kommen. Ach, Bea. Schließ die Tür. Der Schlüssel steckt im Schloss. Du zitterst ja. Vor Angst oder Kälte? Wozu sind wir hier? Weißt du es nicht? Ich dachte, du hättest es bemerkt. Das ist das Haus der Aldayas. Aber wie bist du hergekommen? Woher hast du gewusst, dass... Komm, wir machen ein Feuer, damit uns warm wird. Sie führte mich durch den Korridor an den Fuß der Galerie, die den Saal des Hauses beherrschte. Man erahnte die Rahmen von Spiegeln und Bildern, die vor Zeiten die Wände bedeckt hatten. Am Ende des Saals lagen einige Scheite für das Feuer bereit. Wir setzten uns auf eine Decke vor dem Kamin. Wirst du mir das Geheimnis erzählen? Dieses Haus hat einen Namen, nämlich Nebelburg. Seit 15 Jahren versucht das Immobilienbüro meines Vaters, diesen Besitz zu verkaufen. Erfolglos. Das frühere Personal behauptet, dass es hier spukt. Nächtliche Geräusche, Schläge an die Wände, plötzlich eisige Luftzüge und so weiter. Als du mir neulich von Julian Carax erzählt hast und den Namen Aldaya erwähntest, habe ich mich später daran erinnert, diesen Namen bei meinem Vater schon einmal gehört zu haben. Gestern bin ich dann zu seinem Sekretär gegangen, der mir dann die ganze Geschichte des Hauses erzählte. Während ich mich aufwärmte, erzählte Bea, wie die Nebelburg in den Besitz der Aldayas gekommen war. Es war eine Schauergeschichte, die ebenso gut aus der Feder von Julian Carax hätte geflossen sein können. Erbaut wurde dieses Haus um die Jahrhundertwende von einem exzentrischen katalanischen Finanzier namens Salvador Jausa. Dieser zog 1900 mit seiner Frau und Marisela, einer farbigen Kubanerin, in das Haus. 7 Monate später wurden alle drei tot aufgefunden. Im Polizeibericht stand, die Wände des ganzen Hauses seien mit Blut verschmiert. Laut Ermittlungen schien alles darauf hinzuweisen, dass Jausa und seine Gattin von Marisela vergiftet worden waren. Diese hatte sich wohl darauf die Pulsadern aufgeschnitten und die Zimmerwände mit ihrem Blut bespritzt. Einige Monate später zog Don Ricardo Aldaya mit seiner Familie in das Haus, wo nach 2 Jahren die kleine Tochter Penelope geboren wurde. Signora Aldaya war allerdings nie glücklich in dieser Villa. Sie bat Don Ricardo unablässig, das Anwesen zu veräußern. Der aber weigerte sich. Erst Jahre später, als Signora Aldaya im April 1921 entseelt im Bett ihres Schlafzimmers aufgefunden wurde, beschloss Don Ricardo, das Haus abzustoßen. Zu dieser Zeit war sein Finanzimperium bereits todkrank und einige Leute deuteten an, das sei alles Schuld des verfluchten Hauses. Jedenfalls verkündete er, dass er Barcelona verlasse, um nach Argentinien zu übersiedeln, wo es seinen Textilindustrien glänzend gehe. Nach Ansicht vieler floh er vor Schmach und Untergang. Seitdem wurde die Nebelburg zum Verkauf angeboten, und obwohl der Preis weit unter dem Marktwert liegt, hat niemand das Haus betreten. Bis heute. Bea versank in ein kurzes Schweigen. Ich wollte dir diesen Ort zeigen. Das ist schließlich Teil deiner Geschichte. Der Geschichte von Julian Carax und Penelope. Es ist unser Geheimnis und ich wollte es mit dir teilen. Ich hatte das Gefühl, sie lächle, aber ich wagte nicht hinzuschauen. Ich habe Pablo einen Brief geschrieben. Deinem Verlobten? Wozu? In diesem Brief sage ich, dass ich ihn so bald wie möglich heiraten will und dass ich für immer von Barcelona weg will. Warum erzählst du mir das? Damit du mir sagst, ob ich ihn abschicken soll oder nicht. Darum habe ich dich heute kommen lassen, Daniel. Schau mich an. Ich schaute sie an und hielt ihren Blick stand. Ich wusste keine Antwort. Bea senkte die Augen. Langsam stand sie auf und ging zum Ende des Saals. Dann sah ich, wie ihre Gestalt mit dem Regen verschmolz. Bea, bleib stehen! Ich riss ihr den Umschlag aus der Hand und brachte sie ins Haus zurück. Bea mied meinen Blick. Ich warf den Umschlag ins Feuer. Wir schauten zu, wie er verbrannte und sich in kleine blaue Rauchspiralen auflöste. Mit Tränen in den Augen kniete Bea neben mir nieder. Ich umarmte sie und spürte ihren Atem am Hals. Lass mich nicht fallen, Daniel. Ich hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan. Die Ereignisse hallten noch in meinem Bewusstsein, als Fermin mit seiner unerträglichen Montagmorgenbegeisterung eintrat. Sie haben vielleicht Ringe um die Augen, Daniel. Groß wie ein Baugrundstück. Man sieht, dass Sie den Stier bei den Hörnern gepackt haben. Na los, erzählen Sie. Was soll ich denn erzählen? Na, die Anzahl der Degenstiche oder die Ehrenrunden in der Arena. Mir ist nicht nach Witzen, Fermin. Ach, oh Jugend, Blüte der Einfalt. Kommen Sie, ärgern Sie sich nicht über mich. Ich habe brandaktuelle Nachrichten bezüglich unserer Ermittlungen über Ihren Freund Carax. Ich bin ganz Ohr. Nun, gestern Abend habe ich eine kleine Schlaflosigkeitsattacke erlitten und eine der Informationsstellen der Barceloneser Unterwelt aufgesucht, nämlich eine Schenke in der Calle San Geroni. Machen Sie es um Gottes Willen kurz. Bin schon dabei. Also, dort angekommen, habe ich mich bei einigen Stammgästen, alten Leidensgenossen, eingeschmeichelt, um mehr über diesen Miquel Molinaire zu erfahren, Julians besten Freund aus der Schulzeit, der angeblich im Gefängnis sitzen soll, wie Nuria behauptet hat. Angeblich? Ich weiß, dass meine Informanten auf diesem Gebiet verlässlicher sind als die Blutsauger des Justizpalastes. Und ich kann Ihnen versichern, lieber Daniel, dass niemand in den letzten 10 Jahren von einem Miquel Molinaire als Gefangenen oder Besucher gehört hat. Vielleicht sitzt er woanders ein. Na klar, in Alcatraz, Sing Sing oder der Bastille. Nein, Daniel, diese Frau hat sie angeschwindelt. Warum sollte sie das tun? Es gibt wenig Gründe, die Wahrheit zu sagen, aber unendlich viele Gründe zu lügen. Und was nun? Miquel Molinaire ist eine tote Spur. Es wäre keinesfalls müßig, Jacinta Coronado, die alte Kinderfrau von Penelope, aufzusuchen, wie uns der gute Pater von der Schule empfohlen hat. Das ist eine gute Idee, mein lieber Fermin. Ja, dann lassen Sie uns gleich heute Abend einen Barmherzigkeitsbesuch im Altenheim Santa Lucia abstatten. Fermin wollte den Plan noch detaillierter ausarbeiten, als mein Freund Tomás Aguilar in den Laden kam. Don Tomas, was für eine Leichenbittermine Sie herumtragen. Trinken Sie ein Tässchen Kaffee mit uns. Fermin schenkt ihm eine Tasse von dem Gebräu aus seiner Thermosflasche ein, das verdächtig nach Sherry roch. Irgendein Problem? Mein Vater hat heute mal wieder seinen ganz besonderen Tag. Gestern Nacht ist meine Schwester spät nach Hause gekommen. Mein Vater hat auf sie gewartet, wenig betrunken, wie immer. Sie hat sich geweigert zu sagen, mit wem sie zusammen gewesen ist. Und mein Vater wurde fuchsteufelswild, hat rumgeschrien und sie als Hure beschimpft. Fermin warf mir einen Blick zu. Ich spürte, wie mir Schweißtropfen den Rücken hinunterliefen. Gewiss war ihre Schwester mit ihrem Verlobten zusammen. Das ist doch normal, nicht? Ihr Verlobter ist beim Militär und hat gerade keinen Urlaub. Also, Sie oder Ihr Vater haben keine Ahnung, wo und mit wem sie zusammen war? Nein, aber er hat geschworen, es rauszukriegen und dem Betreffenden den Schädel einzuschlagen und die Beine abzuhacken. Nein, sowas. Wie schnell die Zeit doch fortgeschritten ist. Ich muss dringend eine Auslieferung machen. Also, ich lasse Sie jetzt mal allein. Dann können Sie sich über Ihre Angelegenheiten unterhalten. Adios! In 10 Sekunden war Fermin wie weggeblasen. Und wir blieben mit unserem Schweigen allein. Thomas, deine Schwester war gestern Abend mit mir zusammen. Er schaute mich unverwandt an. Sag was. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ist es dir ernst? Würde es dir etwas ausmachen? Würdest du sie nicht mehr treffen, wenn ich dich darum bäte? Ja. Aber bitte mich nicht darum. Du kennst Bea nicht. Wortlos verstrichen einige Minuten. Nach einer Weile stellte Thomas die Tasse auf den Ladentisch und ging zur Tür. Sehen wir uns morgen? Wir könnten ins Kino gehen. Ich sag's dir nur einmal, Daniel. Tu meiner Schwester nicht weh. Als er gegangen war, konnte ich nur daran denken, dass ich Bea nächsten Dienstag wieder in der Nebelburg treffen würde. Das Altenheim Santa Lucia war eine Einrichtung von gespenstischem Ruf und befand sich in einem halbverfallenen Palast an der Calle Moncada. Die Legende beschrieb es als eine Mischung aus Purgatorium und Leichenhalle mit prekärsten sanitären Bedingungen. Was ist das denn für ein Gestank? Wir sind da! Ein morsches Holztor führte auf einen Innenhof, bewacht von Gaslampen, die ihr Licht auf Wasserspeier und steinerne Engel mit ausgewaschenen Gesichtszügen warfen. Eine Nonne mit Raubvogelgesicht und einem unendlich stinkenden Holzeimer in der Hand beobachtete uns im Türbogen. Wo ist der Sarg? Der Sarg? Sie kommen doch vom Beerdigungsinstitut, oder? Ja, ja, der Sarg ist noch im Wagen. Wir möchten erst den Kunden untersuchen. Reine Formsache. Aha. Ich dachte, Senor Coibato würde persönlich kommen. Senor Coibato lässt sich entschuldigen. Er musste in letzter Sekunde zu einer höchst verzwickten Einbalsamierung. Ein Herkules aus dem Zirkus. Ah ja. Wir sind seine rechte bzw. linke Hand. Bifredo Veludo zu dienen. Und zu meiner Seite der Lehrling und Abiturient Sanson Carrasco. Hallo. Ich bin Schwester Hortensia. Hier entlang. Schwester Hortensia führte uns durch höhlenartige Korridore. Zu den beiden Seiten öffneten sich hinter türlosen Durchgängen von Kerzen erleuchtete Säle, an deren Wänden Betten aufgereiht waren. Werden Sie lange brauchen. Ich habe zu tun. Oh, lassen Sie sich durch uns nicht stören. Gehen Sie nur an Ihre Arbeit. Wir werden ihn schon mitnehmen. Seien Sie unbesorgt. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, dann bringen Sie ihn bitte hinten raus. Wegen der Moral der anderen. Wird gemacht, Schwester. Dann kamen wir zu einer Art Zelle. Sie nahm eine Gaslaterne von der Wand und reichte sie uns. Hier. Wir haben den Ärmsten in eine Kiste gelegt. Er fing schon an zu tropfen. Ich darf mich empfehlen. Ja und Amen, Schwester. Die aufgedunsene Haut des Toten war purpurfarben. Die eierschalenweißen Augen waren offen. Mir drehte sich der Magen um. Kommen Sie ans Werk. Sind Sie wahnsinnig? Ich meine, wir müssen Jacinta finden, bevor man unsere List entdeckt. Wie denn? Wie wohl? Indem wir fragen. Die erste Runde meiner Befragungen nach Jacinta Coronado trug mir nichts als leere Blicke, Gewimmer, Rülpser und irre Reden ein. Nach einer Viertelstunde gesellte ich mich zu Fermin. Wie sollen wir in diesem Loch Jacinta finden? Ich weiß es nicht. Es ist ein Haufen Verrückter. Ich hab's mit Bonbons versucht, aber die halten sie für Zäpfchen. Gemeinsam arbeiteten wir uns dann bis zum Dachgeschoss vor. Hier war das letzte Refugium derjenigen, denen der Verstand noch nicht von der Parze genommen worden war. Jacinta Coronado saß, in eine Decke gehüllt, in einem Korbstuhl. Jacinta. Jacinta, ich bin's, Fermin. Und das ist mein Freund Daniel. Hallo. Pater Fernando schickt uns. Er selbst konnte leider nicht kommen, weil er 12 Messen zu lesen hat. Aber wir sollen sie 1000 Mal von ihm grüßen. Jacinta lächelte schwach. Mein Freund strich ihm mit der Hand über Gesicht und Stirn. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Wie in den Rundfunkwettbewerben, wissen Sie? Die alte Frau blinzelte nur. Also, ich würde sagen, das heißt ja. Jacinta, erinnern Sie sich noch an Penelope? Penelope Aldaya? Jacinta nickte unversehens mit leuchtendem Blick. Meine Kleine, Sie haben sie mir weggenommen. Wer? Don Ricardo Aldaya. Wir sind Freunde von Julian, Julian Carax. Julian. Erinnern Sie sich an Julian Carax? Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem Penelope zu mir sagt, sie werde heiraten. Heiraten? Wann war das? An dem Tag, als sie ihn zuerst gesehen hat. Sie war 13 und wusste nicht, wer er war, noch wie er hieß. Wie konnte sie da wissen, dass sie ihn heiraten würde? Sie hatte ihn gesehen. Im Traum. Jacinta Coronado begann ihre Arbeit bei den Aldayas 4 Monate, bevor Jorge geboren wurde. Penelope kam dann im Frühjahr 1902 zur Welt. Von da an galt ihre ganze Zeit Penelope. Allmählich wurde ihre Verbindung immer fester. Jacinta war ihr nicht nur Mutter, sie war auch ihre beste Freundin. Als der rätselhafte Junge namens Julian ins Haus kam, bemerkte ich vom ersten Augenblick an, dass zwischen den beiden ein Strom floss. Etwas Intensives und Gefährliches. Damals hatte Julian damit begonnen, kleine Erzählungen zu schreiben, um sie Penelope heimlich zukommen zu lassen. Manchmal hatte ich Julian eine Nachricht von ihr zu übergeben. Julian unternahm alles Menschenmögliche, um in Penelopes Nähe zu sein. So begann er, Don Ricardo über seine Pläne zu belügen und Enthusiasmus für eine Zukunft im Bank- und Finanzwesen vorzugaukeln. Er spürte allerdings, dass er dabei war, seine Seele stückweise zu verkaufen. So verstrichen fast 2 Jahre seines Lebens im Geheimen. Damals hatte der offizielle Fotograf der Aldayas von Julian und Penelope ein Foto vor dem Eingang der Hutmacherei gemacht, das Penelope immer bei sich trug. Damals wurde Jacinta auf eine düstere, verwirrende Erscheinung eines schweigsamen Burschen aufmerksam, der Francisco Javier Fomero hieß, der Sohn des Hausmeisters von San Gabriel. Einen Tag nach Jorges 18. Geburtstag schoss Fumero in der Schule mit der väterlichen Jagdflinte auf Julian. Zeugen sagten, sein Gesicht sei nicht wütend gewesen, eher gleichgültig. Der erste Schuss verfehlte Julians Kopf knapp. Der zweite hätte getroffen. Wenn Michael Molinaire sich nicht auf den Schützen gestürzt und ihm das Gewehr entrissen hätte. Es war für Julian und seine Kameraden das letzte Jahr an der San Gabriel-Schule. Alle unterhielten sich bereits über ihre Pläne oder das, was ihre Familien mit ihnen vorhatten. Julians literarische Ambitionen schienen ihrer Verwirklichung ferner denn je. Er sehnte sich nach nichts anderem, als mit Penelope zusammen zu sein. Don Ricardo bereitete in seiner Firma schon eine Stelle vor, um ihn ins Geschäft einzuführen. Der Hutmacher andererseits hatte in aller Heimlichkeit Julians Eintritt in die Armee in die Wege geleitet. Als Julian mitbekam, was die einen und die anderen mit ihm vorhatten, war es bereits zu spät. Als er sich mit Michael beriet, stimmte dieser ihm zu. Wenn du mit Penelope fliehen willst, dann steht Gott dir bei. Was du brauchst, ist Geld. Dafür gibt es reiche Freunde, wie mich. So begannen Michael und Julian die Flucht der Liebenden zu planen. Das Ziel sollte Paris sein. Julian und Penelope würden sich erst im Zug treffen, kein Treffen auf dem Bahnsteig, damit niemand sie sehen könnte. Ein sehr guter Plan, Michael. Außer einer Kleinigkeit, dass ihr vielen Leuten wehtun werdet, wenn ihr geht. Am Sonntag in 6 Tagen sollte die Flucht stattfinden. Julian hatte mit Penelope alles besprochen. Sie besiegelten den Pakt, eine geheime Ehe, mit einem Kuss auf die Lippen. Dann führte Julian sie in mein Zimmer. Dort, glaubte er, würde sie niemand entdecken. Wie in Trance zogen sie sich aus und erkundeten ihre Körper. Penelope hatte jede Spur von Zerbrechlichkeit und Kindlichkeit verloren. Nachdem sie ihre Sehnsucht gestillt hatten, blieb Julian kaum Zeit, sich aufzurichten, als plötzlich die Tür aufging und eine Frauengestalt auf der Schwelle erschien. Signora Aldaya war ebenso fasziniert wie angewidert. Wo ist Jacinta? Dann wandte sie sich ab und ging davon, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Die nächsten Tage waren die schlimmsten in seinem Leben. In Erwartung von Don Ricardos Killern verbrachte er jede Nacht schlaflos. Die Ungewissheit auf den Fersen ging Julian in die Schule. Am Freitagmorgen erwartete ihn Pater Romanones am Eingangstor. Ich habe gewusst, dass dieser Tag kommen würde. Es freut mich, dass ich dir diese Nachricht überbringen kann. Welche Nachricht? Du bist nicht mehr Schüler an dieser Schule. Deine Anwesenheit auf dem Areal ist dir ab sofort untersagt. Viel Glück im Leben, Carax. Du wirst es brauchen. Zu Hause erwartete ihn seine Mutter Sophie. Was hast du gemacht? Sie umarmte ihn heftig und flüsterte. Dein Vater und Don Ricardo haben alles eingefädelt, um dich in die Armee zu schicken. Du musst gehen. Irgendwohin, wo dich keiner der beiden finden kann. Mit nur einer Tasche und ein wenig Wäsche und einigen Büchern versehen, küsste er am Sonntagmorgen seine Mutter und ging. Der Bahnhof war menschenleer. Die Gleise verloren sich im Nebel. Michael Molinaire tauchte pünktlich auf und übergab die Bahnkarten und das Geld, das er aufgetrieben hatte. Es ist noch Zeit. Mittlerweile war Julian klar, dass er den Zug einzig in Begleitung seiner Erinnerung besteigen würde. Ohne Penelope. Schreib! Ich schreib dir, sobald ich angekommen bin. Nein, nicht mir. Schreib Bücher. Schreib sie für mich, für Penelope. Und bewahre deine Träume. Du kannst nie wissen, wofür du sie brauchst. An jenem Abend, als Signora Aldaya die beiden ertappt hatte, musste ich Penelope in ihrem Zimmer einschließen. Don Ricardo war in Madrid und kam erst am Freitag wieder. Als er davon erfuhr, schoss er von seinem Sessel auf und verpasste der Signora eine Ohrfeige, die sie zu Boden warf. Diese Schlampe! Dafür wird sie büßen. Ruf sofort einen Arzt, ich will es genau wissen. Ihr werdet alle dafür büßen. Noch nie hatte ich den Senior so wütend gesehen. Nie! Es war, als wäre er von allen Teufeln besessen. Noch in der Nacht wurde ich hinausgeworfen, ohne dass ich wusste, wohin ich gehen sollte. Nach 18 Jahren ununterbrochenem Dienst. Was ist aus Penelope geworden? Wissen Sie das? Ich habe sie nie wiedergesehen. Wochenlang ging ich zu dem Haus und bat, Penelope besuchen zu dürfen. Aber man ließ mich nicht mal zum Tor herein. Signor Aldaya rief die Polizei und mit Hilfe seiner Freunde im Rathaus ließ er mich in die Irrenanstalt Orta einweisen. 2 Jahre war ich dort eingesperrt wie ein Tier. Als ich herauskam, ging ich als erstes wieder in die Avenida del Tibidabo. Und was haben Sie gesehen? Das Haus war verriegelt und zum Verkauf ausgeschrieben. Als wir draußen waren, erschien mir der triste Hohlweg aus Steinen und Schatten, der die Calle Moncada war, geradezu als Tal des Glanzes und der Hoffnung. Wir hatten noch keine 10 Schritte getan, als sich 3 geisterhafte Gestalten aus dem Schatten lösten und auf uns zukamen. 2 postierten sich sofort hinter uns, während der 3. den Weg versperrte. Na schau, wen haben wir denn da? Das ist doch mein alter Freund, der Mann mit den 1000 Gesichtern. Inspektor Fumero. Schon hatten uns die beiden Kerle von hinten am Nacken und am rechten Handgelenk gepackt, um uns den Arm zu verdrehen. Deinem erstaunten Gesicht sehe ich an, dass du gedacht hast, ich hätte deine Spur längst verloren. Du glaubst doch nicht, dass ein Stück dürre Scheiße wie du so mir nichts, dir nichts aus der Gosse kommen und den ehrbaren Bürger spielen kann. Außerdem höre ich, dass du deine Nase in einen Haufen Dinge steckst, die dich einen feuchten Dreck angehen. Na los, erzähl mir, wozu du deinen Zinken ins Altenheim steckst. Und dann lasse ich dich vielleicht mit ein paar blauen Flecken wieder laufen. Eine Privatangelegenheit, verehrter Chefinspektor. Wir haben eine Angehörige besucht. Wohl deine Mama. Pass auf. Heute bin ich gut aufgelegt. Sonst würde ich dich aufs Revier nehmen und dich nochmal mit dem Lötkolben behandeln. Sei also ein guter Junge. Und erzähl dem lieben Inspektor Fumero, was ihr verdammt nochmal hier treibt, du und dein Freund. Wenn sie ihm auch nur ein Härchen krümmen. Du jagst mir richtig Angst ein. Ehrlich. Da habe ich mir doch glatt in die Hosen gemacht. Etwa in das Matrosenhöschen, das ihnen ihre ehrwürdige Frau Mutter angezogen hat? Die illustre Putze? Wäre zu schade, wo man mir doch erzählt hat, dass ihnen das hübsche Modell so fabelhaft gestanden hat. Der erste Faustschlag genügte, um den schmächtigen Fermin zu Boden zu werfen. Er lag noch zusammengestaucht auf der Straße, als Fumero ihm Fußtritte in Magen, Nieren und Gesicht verpasste. Die beiden Polizisten hielten mich mit eiserner Hand fest. Halt du dich da raus. Ich habe keine Lust, dir den Arm zu reichen. Fermin konnte keinen Finger mehr rühren, um sich vor den Schlägen und Tritten zu schützen. Was vergangen ist, ist vergangen. Kapiert? Das gilt für dich genauso wie für den kleinen Idioten, dein Freund. Pass auf, Kleiner, und lerne. Du bist als Nächster dran. Mein Freund rührte sich nicht. Er war nur noch ein Bündel alter Kleider in einer Lache. Du warst die Tracht Prügel nicht wert, mein Junge. Nächstes Mal mache ich ihn ganz fertig. Und ich bin sicher, die Schuld daran wirst du tragen. Ich dachte, nun würde er mich ohrfeigen. Aber es fiel kein einziger Schlag. Fumero tätschelte mir bloß die Wange. Er wird überleben. Hat Dr. Soldevilda gesagt. Die Bernarda ist jetzt bei ihm. Der Buchhändler Don Gustavo Barthelo schien mir die beste Adresse, um Fermin unauffällig versorgen zu lassen. Tut mir leid, Don Gustavo. Ich wusste nicht, wohin ich sonst gehen sollte. Keine Sorge. Du hast das Richtige getan. Bei mir ist er in Sicherheit. Ja? Was für Schwierigkeiten steckt ihr eigentlich, wenn ich fragen darf? Tja. Etwas, wo ich euch helfen kann? Hat das etwa mit diesem Buch von Julian Carax zu tun, das du mir nicht hast verkaufen wollen? Da Don Gustavo bereits Teil dieser Geschichte war, beschloss ich, ihm alles zu erzählen, was ich wusste. Ich endete mit dem Punkt, als Fumero und seine Leute uns ein paar Stunden zuvor erwischt hatten, und blickte ihn erwartungsvoll an. Was sollen wir jetzt machen, Don Gustavo? Nun, mir scheint, dass diese Dame, Nuria Montfort, über beide Ohren darin steckt. Die Geschichte mit ihrem Mann Miquel Molinaire, der angeblich im Gefängnis sitzt, stimmt sicher nicht. Mein Plan wäre folgender. Sobald Fermin wieder auf dem Damm ist, stattest du, Daniel, Signora Montfort, wie zufällig einen Besuch ab und legst die Karten auf den Tisch. Sagst, dass sie dich angelogen hat und etwas vor dir verbirgt. Was werden wir dann sehen? Wie denn? Indem wir beobachten, wie sie reagiert. Während du der Katze Schellen anlegst, beziehen Fermin und ich diskret Posten, um die Verdächtige zu überwachen und zu warten, bis sie anbeißt. Wie nie zuvor hatte ich den Dienstag herbeigesehnt, weil ich Beatrice wiedersehen sollte. Es dämmerte bereits, als ich am Fuß der Avenida del Tibidabo aus dem U-Bahnhof trat. Nach kurzer Zeit erreichte ich die Nebelburg. Bea hatte mir den Schlüssel gegeben, mit dem ich das Gittertürchen aufschloss und es für sie offen ließ, damit sie ohne Schwierigkeiten herein konnte. Ich war absichtlich etwas zu früh, weil ich das Haus allein spüren und auskundschaften wollte. Ich blieb einen Augenblick beim Brunnen stehen, um die Hand zu betrachten, die aus dem Wasser ragte. Der anklagende Zeigefinger stach dolchartig hervor. Die große Tür stand offen. Ich fühlte einen beunruhigenden Stich, denn ich war sicher, sie neulich abends beim Gehen geschlossen zu haben. Ich zündete eine Kerze an, sodass ein bernsteinfarbener Lichtschein in der Dunkelheit schwebte. Bea? Bea, bist du schon da? Ich bin's, Daniel. Im Kamin lagen noch die Reste eines Schalls und ich machte mich auf die Suche nach etwas Brennbarem. Eine große Holztür, die ich für den Eingang zum Keller hielt, ließ ich nicht öffnen. Wahrscheinlich klemmte der Mechanismus oder war schlicht verrostet. Daneben fand ich eine kleine Tür, die ich für eine Besenkammer hielt. Als ich sie öffnete, schlug mir ein intensiver Geruch nach modriger Erde entgegen. Im Dunkeln stieg ich die Stufen hinunter, denn die Kerze vermochte der Dunkelheit nur wenige Zentimeter abzutrotzen. Vor mir tat sich ein schmaler Gang auf, der in einen halbkreisförmigen Raum mündete, in dem eine Gestalt aufragte. Ihr Gesicht war von blutigen Tränen überströmt, die Arme ausgebreitet wie Flügel. Eine eisige Welle packte mich, bis ich endlich begriff, dass ich eine holzgeschnitzte Christusfigur an der Wand einer Kapelle betrachtete. Da glaubte ich, im oberen Stock Schritte zu hören und dachte, Bea sei gekommen. Auf dem Weg nach oben erkannte ich in einer Ecke einen Kessel und eine Heizanlage. Ein kleines Radiatorsystem, das scheinbar noch funktionsfähig war. Ich fand einen Eimer mit gepresstem Holz und Kohle und einige Blechkanister mit Kerosin. Damit versuchte ich, den Ofen in Gang zu bringen. Als ich in den großen Salon zurückkam, fand ich von Bea keine Spur. Ich machte mich auf die Suche nach warmen Heizkörpern. In einem kleinen Raum, vermutlich einem Badezimmer, stellte ich freudig fest, dass die Fliesen lauwarm waren. Ich kniete auf dem Boden und tastete die Fliesen ab. Was machst du denn da? Bea, da bist du ja. Ich habe die Heizung angestellt. Wir holten die Decken aus dem Salon und schlossen uns mit zwei Kerzen in diesem winzigen Raum ein. Ich habe dich so vermisst. Ich dich auch. Ich erinnere mich an ihr herausfordernd erhobenes Gesicht, während ich sie mit zitternden Händen auszog. Ich erinnere mich, wie sie meine Hände ergriff und sich auf die Brüste legte. Und ich erinnere mich, wie mich ihre weißen Schenkel empfingen. Hast du sowas schon mal erlebt, Daniel? Im Traum. Und richtig? Nein. Und du? Ich habe das noch nie mit jemandem gemacht. Daniel. Was? Plötzlich pfiff ein kalter Luftzug unter der Tür hindurch und unsere Blicke trafen sich in der Sekunde, bevor der Wind die Kerzen ausblies. Wir spürten, dass sich jemand auf der anderen Seite der Tür befand. Ich sah die Angst auf Bärs Gesicht. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wir wichen ans andere Ende des Raumes zurück. Gerade noch, bevor der zweite Schlag die Tür traf und mit unglaublicher Gewalt an die Wand schleuderte. Wer ist da? Ich spähte in den Korridor in der Erwartung, dass da ein Fremder wäre. Ein Vagabund vielleicht, der sich in das Haus hineingewagt hatte, um eine Zuflucht für die kalte Nacht zu suchen. Doch da war niemand. Daniel! Da ist niemand. Vielleicht war es nur ein Windstoß. Der Wind hämmert nicht mit der Faust an Türen. Komm, lass uns gehen. Wir zogen uns im Dunkeln an. Ich nahm eine der Kerzen und zündete sie an. Wir gehen besser gleich. Ich möchte noch eines herausfinden. Was suchst du denn? Es dauert bloß eine Minute. Wir kehrten zum Eingang zurück. Da sah ich es. Die Holztür am Ende des Ganges, die ich ein oder zwei Stunden zuvor vergeblich zu öffnen versucht hatte, war angelehnt. Warte hier auf mich. Daniel, bitte. Mit der Kerze in der Hand ging ich in den Korridor hinein. Man konnte Marmorstufen erahnen, die in die Schwärze hinabführten. Bitte, Daniel, lass uns endlich gehen! Stufe um Stufe stieg ich die Treppe hinunter. Der geisterhafte Schein der Kerze ließ den Umriss eines rechteckigen Raumes mit getünchten Steinwänden voller Kruzifix erkennen. Die klamme Kälte in diesem Raum verschlug einem den Atem. Vor mir zeichnete sich eine Marmorplatte ab und gleich darauf sah ich zwei große weiße Gegenstände, in denen sich die flackernde Kerze stärker als sonst widerspiegelte. Nach einem weiteren Schritt begriff ich, es handelte sich um zwei weiße Särge. Der eine war kaum 3 Spannen breit. Die Nackenhaare sträubten sich mir. Es war ein Kindersarg und ich befand mich in einer Krypta. Ich trat näher heran und sah, dass auf beiden Särgen ein Name und ein Kreuz eingraviert waren. Eine dicke Staubschicht lag darüber. Ich legte die Hand auf den größeren und wischte ganz langsam den Staub vom Sargdeckel. Im Kerzenschimmer konnte ich knapp entziffern: Penelope Aldaya, 1902 bis 1919. Ich war wie gelähmt. Etwas oder jemand kam näher. Ich spürte kalte Luft über meine Haut streichen und wich ein paar Schritte zurück. Raus hier! Ich erkannte sogleich die Stimme. Es war Lancoubert. Die Stimme des Teufels. Und was passierte dann? Mein Gott, Daniel, nun machen Sie es doch nicht so spannend. Ich stürzte die Treppe nach oben, packte im Erdgeschoss Bier am Arm und rannte mit ihr raus. Ja, und Sie sind sicher, dass es dieser Lancoubert war, der Ihnen im Keller aufgelauert hatte? Es war seine Stimme. Ja, aber wer könnte sich hinter dieser Romanfigur verbergen? Vielleicht Jorge Aldaya. Wir wissen auch nichts Genaues über Miquel Moliner. Deshalb müssen Sie unbedingt noch einmal zu Nuria Montfort. Sie sagen ihr auf den Kopf zu, dass Sie Ihre Lügen durchschaut haben. Dann gehen Sie wieder und überlassen mir das Feld. Ich werde dann beobachten und notieren, was sie unternehmen wird. Geht es Ihnen denn schon wieder besser? Sollten Sie nicht lieber das Bett hüten? Sie wissen doch, ich bin ein Mann der Tat. Und es ist erwiesen, dass im Bett mehr Leute sterben als im Schützengraben. Daniel. Der blaue Rauch einer Zigarette umschleierte das Gesicht von Nuria Montfort. Ich dachte, ich würde Sie nicht wiedersehen. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Komm rein. Ich folgte ihr in einen engen, halbdunklen Raum, wo sich ihr Schreibtisch, ihre Bücher und eine Sammlung von streng ausgerichteten Bleistiften befanden. Vor einigen Tagen hat ein Freund von mir herausgefunden, dass ihr Mann Miquel Moliner noch nie in einem Gefängnis gesessen hat. Und da frage ich mich, warum sie mir das... Schweig!